Kundgabe 4001. Empfangen durch Bertha Dudde am 17.03.1947. Voraussage. Kampfbeil. Letzte Phase. Es sind höhere Gesetze, die das Weltgeschehen bestimmen, wenngleich menschlicher Wille großen Anteil daran hat. Es ist der Gesetzgeber von Ewigkeit selbst, der alles lenkt und regiert und der die Auswirkung menschlichen Willens seinem Plan von Ewigkeit anpasst. Und so wird scheinbar das Kampfbeil begraben, doch der Brand ist noch nicht erstickt. Er glimmt weiter, um plötzlich als mächtiges Feuer hervorzubrechen, mit vernichtender Wirkung. Und es geht in Erfüllung, was vorausgesagt ist, durch die Stimme des Geistes. Es beginnt ein neuer Lebensabschnitt für die Menschen und wohl denen, die das irdische Leben nicht zu hoch bewerten, wohl denen, die die Welt des Scheins erkannt haben und nicht ihre Sklaven sind, wohl denen, die um den Sinn und Zweck des Erdenlebens wissen, die sich ein höheres Ziel gesteckt haben als nur die Erfüllung irdischer Begierden und Freuden. Diese werden den Lebenskampf aufnehmen, den die kommende Zeit mit sich bringen wird. Sie werden Sieger sein und bleiben. Es wird die Menschheit in eine neue Phase eintreten. Ein schweres Ringen wird einsetzen für den Einzelnen. Große irdische Nöte wird er durchleben müssen und geistig den größten Kampf bestehen, den letzten Glaubenskampf, der dem letzten Ende vorangeht. Und es wird dies unwiderruflich kommen, wie es verkündet ist. Denn die Zeit ist abgelaufen und der geistige Tiefstand gebietet Einhalt. Der jüngste Tag wird die gesamte Entwicklung des Geistigen auf der Erde abbrechen, auf dass sie ihren Fortgang nehmen kann auf der neuen Erde. In diese letzte Phase nun tritt die Menschheit in Kürze ein. Und das Weltgeschehen wird den Eingeweihten im geistigen Wissen Stehenden erkennen lassen, wann sie beginnt. Denn zuvor müssen die irdischen Geschehen ihren Gang gehen. Es muss der Brand von Neuem entfacht werden, auf dass die Not ihren Höhepunkt erreicht und der göttliche Eingriff begründet ist, auf dass Gott selbst die Kämpfenden zurechtweiset, auf dass er ihnen die Waffen aus der Hand windet und über alle ein großes Unheil kommen lässt, sodass die Blicke aller Menschen sich auf die Länder richten, wo Gott deutlich gesprochen hat. Denn er selbst wird sich zu erkennen geben. Er wird eine Sprache reden, die jedem verständlich ist, der sie verstehen will. Und er wird auch sich offenbaren den Gläubigen. Er wird im Geist bei den Menschen sein. Er wird unter ihnen wirken und mit Kraft erfüllen, die voll des Glaubens sind. Denn diese werden seine Gegenwart benötigen. Sie werden seine Hilfe brauchen, weil die Not der Zeit auch sie berührt und der Kampf gegen die Gläubigen an Heftigkeit zunimmt, je näher das Ende ist. Es wird die letzte Phase nur von kurzer Zeitdauer sein, aber überaus schwer auf den Menschen lasten und nur erträglich sein mit Gottes Hilfe. Doch ein jeder wird den Kampf bestehen, der in Gott und mit Gott lebt, der ihn liebt und seine Gebote hält, denn dieser ist niemals allein. Und er wird die Gegenwart Gottes spüren und allzeit Kraft schöpfen können aus seinem Wort, das er in seiner Liebe den Menschen vermittelt, auf dass sie Gott treu bleiben und ausharren bis zum Ende. Amen.